mir wird leid, doch du hast keine andere Wahl. Ja, klar. Ich erkenne keine Scham in deinem Gesicht. Wenn du sagst, 16 Stunden bis an Reh pro Woche arbeiten zu gehen. Heute gibt es das für jeden, der noch in Arbeit steht. Und die Politoprominenz sich an Worten balustiert. Und ich stehe zu euch verlustig.